Morgen, Detective. Morgen, Dave. Morgen, Steve. Eine Bullenhitze ist das. Ja, heute kocht die Stadt. 87. Polizeirevier. Hitze von Ed McBain. Allmächtiger, lass uns ein paar Fenster aufmachen. Nicht, bevor die Spurensicherung da ist. Die sollen erst die Raumtemperatur messen. Wo liegt der Tote? Hinten im Schlafzimmer. Die Hitze hat ihn völlig aufgeweicht. Viel ist nicht mehr von ihm übrig. Wenn dieser Thermostat funktioniert, ist es hier drin fast 40 Grad. Kommt mir heißer vor. Hast du bemerkt, dass sie überhaupt nicht schwitzt? Wer? Seine Frau. Die ist eiskalt, sage ich dir. Sie wartet unten in der Halle auf dich. Ich bin Detective Carella vom 87. Polizeirevier. Ann Newman. Es tut mir leid, Mrs. Newman. Aber ich muss Ihnen ein paar Fragen stellen. Könnten Sie mir bitte den Namen des Toten sagen? Jerry. Jeremiah Newman. Er ist mein Mann. Wenn ich richtig informiert bin, sind Sie nach Hause gekommen und... Ja. Wann war das? Kurz bevor ich die Polizei angerufen habe. Etwa gegen 8:30. Als Sie nach oben kamen, war die Tür verschlossen? Ja. Haben Sie in der Wohnung irgendetwas angefasst? Nein, nichts. Auch nicht das Telefon? Ich habe von hier unten aus telefoniert. Ich hätte es keinen Augenblick länger oben ausgehalten. Mrs. Newman, wie kommt es, dass Sie uns erst so spät verständigt haben? Ich war verreist. Ich bin Innenarchitektin. In L.A. war diese Woche eine Messe. Wann sind Sie denn nach Kalifornien geflogen? Heute, vor einer Woche. Also gerade rechtzeitig, um der Hitzewelle zu entkommen. Am Morgen, als ich wegfuhr, war es schon heiß. Ich muss Sie danach fragen, Mrs. Newman. War Ihr Mann da noch am Leben? Ja, wir haben zusammen gefrühstückt. Und bei dieser Gelegenheit haben Sie ihn das letzte Mal gesehen? Ja, das letzte Mal. Am Freitag habe ich noch mit ihm telefoniert. Und am Dienstag auch noch mal. Wie klang er da? Naja, das ließ sich bei Jerry schwer sagen. Was meinen Sie damit? Er war Alkoholiker. Er hatte seine Hochs und Tiefs. Als Sie mit ihm sprachen, klang er da betrunken? Er klang depressiv. Oh Gott, ich muss meine Schwiegermutter anrufen. Sie weiß noch nichts von Jerry. Kann ich Ihnen zuerst noch einige Fragen stellen? Es wird schon gehen. Wie alt war Ihr Mann, Mrs. Newman? 47. Darf ich fragen, wie alt Sie sind? Ich bin 36. War das für Sie beide die erste Ehe? Nein. Jerry war schon einmal verheiratet. Vor vielen Jahren mit Jessica. Jessica Herzog. Lebt sie hier in der Stadt? Ich glaube schon. Hatte Ihr Ehemann außer seiner Mutter noch andere Verwandte? Ein Bruder. Jonathan. Jonathan Newman. Er lebt in San Francisco. Haben Sie Ihren Schwager angerufen, als Sie in Los Angeles waren? Jonathan, nein. Aber L.A. liegt doch relativ nah bei San Francisco. Ich habe ihn nicht angerufen. Noch eins, Mrs. Newman. Hat man schon einmal Ihre Fingerabdrücke abgenommen? Sie haben wahrscheinlich noch nie etwas mit der Polizei zu tun gehabt. Nein, nie. Dann möchte ich Sie bitten, in nächster Zeit mal auf dem Revier vorbeizuschauen. Wir müssen die Fingerabdrücke, die wir in der Wohnung finden, abgleichen. Das verstehe ich nicht. Es wird nur ein paar Minuten dauern. Das Zeug lässt sich leicht mit Seife und Wasser wieder abwaschen. Ich verstehe noch immer nicht. Es tut mir leid, Mrs. Newman, aber wir müssen auch einen offensichtlichen Selbstmord untersuchen wie einen Mordfall. Zumindest bis jeder entsprechende Verdacht ausgeräumt ist. Gut, dann selbstverständlich. Wie sieht's aus? Seid ihr fertig mit der Spurensicherung? Schau dir das mal an. Was ist das? Sekonal. Schlaftabletten für Anne Newman. Sie lagen im Badezimmer. Ambrose Apotheke, 3712 Jackson Circle. Dr. James Brolin. Eine Kapsel ist noch drin. Jetzt können Sie lüften, wenn Sie wollen. Ich hätte es auch kaum noch länger ausgehalten. Woran ist er denn nun gestorben? Keine sichtbaren Verletzungen. Wegen der Todesursache müssen wir warten, bis wir ihn seziert haben. Würde mich nicht wundern, wenn es ein Hitschlag wäre. Zum Teufel, was soll's? Natürlich macht man in jeder Beziehung Zugeständnisse. Nach Claires Tod war ich froh, mich überhaupt wieder verlieben zu können. Was willst du mir sagen, Bert? Ich bin ein Bulle und sie ein Model. Das wussten wir beide, bevor wir uns verlobten. Gut, man geht eben Kompromisse ein. Wenn Augusta nicht gerne kocht, holen wir etwas vom Chinesen. Und wenn ich gerade eine Schießerei hinter mir habe, erwartet sie nicht von mir, dass ich anschließend zu einer Vernissage oder zu einer Cocktailparty gehe. Wo ist denn das Problem? Steve, ich glaube, Augusta hat ein Verhältnis. Das kann ich mir nicht vorstellen. Wie kommst du darauf? Eine ihrer Kolleginnen hat vor kurzem so eine Andeutung gemacht. Sie wusste nicht, dass Augusta verlobt ist. Steve, sie war zwar betrunken, aber sie sagte, dass sie Augusta überall mit irgendwelchen Typen sehe. Das ist alles? Ich versuche dir doch nur zu erzählen, was passiert ist. Ein besoffenes Model hat dir Scheiße in den Kopf gesetzt. Das ist passiert. Sie sagte, sie sehe Augusta überall. Mit einem Typen besonders häufig. Hast du schon mit Augusta darüber gesprochen? Was soll ich tun? Sie fragen, ob sie mit irgendeinem Kerl ein Verhältnis hat? Angenommen, sie gibt es zu. Was dann? Was dann? Scheiße. Wenn ich in einer solchen Situation wäre, würde ich Teddy auf der Stelle fragen. Und wenn sie es dann zugibt? Dann würden wir gemeinsam einen Weg finden. Natürlich. Steve, ist es immer noch gut zwischen Teddy und dir? Ja. Ich meine... Ich weiß, was du meinst. Weil... Ich hätte vermutlich kein Wort von dem geglaubt, was diese Schlampe erzählt hat, wenn ich nicht ohnehin schon gedacht hätte, dass etwas nicht stimmt. Steve, es ist nur, dass wir in letzter Zeit... Naja, schon seit ziemlich langer Zeit ist es zwischen uns nicht mehr so, ich meine, nicht mehr so wie am Anfang. Vielleicht ist Augusta auch gar nicht die Richtige. Ich denke so oft an Claire. Oh, verdammt. Scheiße, Steve. Na komm schon, Bert. Du musst mit ihr darüber reden. Ja, ja. Ich werde mit ihr reden. Es ist in diesem Fall ein wenig schwierig, das Postmortem-Intervall genau zu bestimmen. Den Todeszeitpunkt, meine ich. Was war denn die Todesursache, um einmal damit anzufangen? Schlafmittelvergiftung. Der Mageninhalt wies beträchtliche Rückstände eines Schlafmittels auf, das wir als Sekonal identifiziert haben. Ein schnell wirkendes Barbiturat, das sehr rasch absorbiert wird. Wie rasch? Innerhalb von Minuten nach der Einnahme. Die medizinische Dosis beträgt 0,2 Gramm. Und die tödliche Dosis? Irgendwo zwischen 5 und 10 Gramm. Wie viele Kapseln hat das Opfer denn Ihrer Meinung nach appliziert? Unmöglich zu sagen, aber wenigstens 5 Gramm. Das wären etwa 25 Kapseln. Und wann hat das Opfer Sie ungefähr eingenommen? Das war es, was ich mit Postmortem-Intervall meine. Sekonal wird innerhalb von Minuten absorbiert und eine Überdosis hätte sehr rasch Bewusstlosigkeit und Tod bewirkt. War der Mann ein starker Trinker? Ja, seine Frau hat uns erzählt, er sei Alkoholiker gewesen. Seine Werte deuten nämlich auf eine Alkoholvergiftung hin. Sie müssen wissen, dass Alkohol die toxische Wirkung des Sekonals noch verstärkt. Wann ist er also gestorben? Naja, in Anbetracht der großen Hitze in der Wohnung. Wissen Sie, wie wir das Postmortem-Intervall berechnen? Nicht genau. Ein entscheidender Faktor ist das Absinken der Körpertemperatur. Aber unter den vorliegenden Umständen, 39 Grad in der Wohnung, war die Körpertemperatur sogar gestiegen, anstatt abzusinken, obwohl der Rigor Mortis vollständig war. Wissen Sie, was Rigor Mortis ist? Die Muskelstarre, die nach dem Tod eintritt. Ganz genau. Hitze beschleunigt den Prozess der Muskelversteifung und begünstigt zugleich die Aufhebung dieses Zustandes. Sie wollen also sagen, dass uns die Todesstarre in diesem Fall überhaupt nicht weiterhilft. Ebenso wenig wie der Verwesungszustand der Leiche. Die Temperatur in der Wohnung hat den Verwesungsprozess so sehr beschleunigt, dass es nahezu unmöglich ist, den Todeszeitpunkt danach zu berechnen. Es tut mir leid. Die verdammte Hitze. Gut. Also vielen Dank. Schicken Sie uns dann bitte den schriftlichen Bericht. Was hast du rausbekommen? Es war das Sekonal. Er muss mehr als 25 Kapseln genommen haben. Was kommt hin? Ich habe inzwischen mit dem Besitzer der Apotheke gesprochen. Auf dem Rezept war ein Monatsvorrat von 30 Kapseln angegeben. Ein Human hat sie letzte Woche abgeholt. Muss für ihre Reise nach Kalifornien gut vorgesorgt haben, was? Aber warum hat sie dann das Fläschchen zu Hause gelassen? Gute Frage. Die soll sie uns beantworten. Hat sie nicht gesagt, er habe depressiv geklungen? Ja. Aber er hat keinen Abschiedsbrief hinterlassen. Nicht alle hinterlassen Abschiedsbriefe. Nein, nicht alle. Welchen Grund kann es wohl für Newman gegeben haben, ausgerechnet im heißesten Sommer die Klimaanlage abzuschalten? Einem Typ, der sich umbringen will, ist es egal, wie heiß es in dem Zimmer ist. Und wenn es nicht Newman war, wer dann? Vielleicht war sie kaputt. Ich habe sie gestern eingeschaltet. Sie lief einwandfrei. Wir sollten nochmal mit Ann Newman reden. Sie wohnt jetzt bei ihrer Schwiegermutter. Hast du noch Zeit? Ich habe nichts vor. Hast du schon mit Augusta gesprochen? Noch nicht. Du hast es mir versprochen. Heute Abend, wenn ich nach Hause komme. Mrs. Newman, ich weiß, Sie durchleben im Moment eine sehr schwierige Zeit. Und ich möchte mich dafür entschuldigen, dass wir Sie in Ihrem Kummer belästigen. Das ist schon in Ordnung. Ich weiß, Sie haben nur Ihre Pflicht zu erfüllen. Wären Sie damit einverstanden, wenn wir Ihnen ein paar Fragen stellen? Ja, fragen Sie. Mrs. Newman, wann haben Sie zuletzt mit Ihrem Sohn gesprochen? Das kann ich nicht genau sagen. Vor ein paar Wochen, schätze ich. Er hatte die Gewohnheit, mich ein-, zweimal im Monat anzurufen. Wie klang er beim letzten Mal? Naja, mein Sohn war Alkoholiker, wissen Sie? Und als er anrief, also gewöhnlich war er betrunken, wenn er anrief. War er betrunken? Ja. Worüber haben Sie gesprochen, Mrs. Newman? Das Übliche, über seinen Vater. Jerry hatte die Gewohnheit, sich zu betrinken und mich dann anzurufen und über seinen Vater zu sprechen. Mein Mann ist vor 2 Jahren gestorben. Er hat sich umgebracht. Das tut mir leid, Mrs. Newman. Jerry hat ihn damals gefunden. Ich bin Krankenschwester. Ich war in der Nacht im Krankenhaus, in der Nacht, als es passiert ist. Mein Mann war Maler, ein abstrakter Expressionist, ein sehr guter Maler. Normalerweise arbeitete er zu Hause und Jerry fand ihn am frühen Morgen. Er hatte sich die Pistole in den Mund gesteckt und abgedrückt. Das tut mir leid. Damals fing Jerry an, so viel zu trinken. Mrs. Newman, hat Ihr Sohn jemals Selbstmordabsichten geäußert? Tun solche Menschen das denn jemals? Menschen sind depressiv und man akzeptiert das als eine der normalen Bedingungen unseres Lebens. Wie haben sich Ihr Sohn und seine Frau verstanden? Den Umständen entsprechend. Sein Trinken war natürlich ein Problem. Aber als sie heirateten, da waren sie sehr verliebt ineinander. Mrs. Newman, soweit ich weiß, haben Sie noch einen zweiten Sohn. Ja, Jonathan. Er lebt in San Francisco. Wie kamen er und Jerry miteinander aus? Wie man es eben bei einer solchen räumlichen Entfernung erwarten kann. Mutter? Guten Abend, meine Herren. Tut mir leid, dass Sie warten mussten. Ich hatte mich um so viele Dinge zu kümmern. Mutter, könntest du mir bitte auch einen Drink machen? Ja, Liebes. Was haben Sie entdeckt? Unser Gerichtsmediziner hat festgestellt, dass Ihr Mann an einer Überdosis Sekonal gestorben ist. Das habe ich vermutet. Verschreibt Ihnen Ihr Arzt regelmäßig Sekonal? Ich leide unter Schlafstörungen und das rezeptfreie Zeug hat mir nicht geholfen. Mit einem Alkoholiker zu leben ist nicht so einfach. Und Ihr Vorrat ging zur Neige, kurz bevor Sie nach Kalifornien flogen? Ich hatte nur noch 6 oder 7 Kapseln übrig. Deshalb habe ich meinen Arzt um ein neues Rezept gebeten. Mrs. Newman, hat Ihr Mann jemals Selbstmordabsichten geäußert? Naja, ich gebe es nicht gerne zu. Wieso? Sie werden sich vermutlich fragen, warum ich nach Kalifornien geflogen bin, obwohl ich doch wusste, wie er sich fühlte. Wie fühlte er sich denn, Mrs. Newman? Er sagte zu mir, er habe genug. Er habe genug vom Leben. Natürlich war er betrunken. Es war nicht das erste Mal, dass er mir so etwas erzählte. Er hatte schon häufiger gesagt, sein Vater habe es richtig gemacht. Ich habe den beiden Herren schon davon erzählt, Liebes. Hier, bitte, dein Trink. Danke. Sicher haben Sie bemerkt, wie heiß es in der Wohnung war. Ja, natürlich. Alle Fenster waren geschlossen und die Klimaanlage ausgeschaltet. Wir hatten dauernd Ärger mit der Klimaanlage. Ständig musste der Hausmeister kommen, um sie zu reparieren. Aber sie funktionierte tadellos. Ich weiß das, weil ich sie eingeschaltet habe, als die Spurensicherung fertig war. Der Punkt, um den es mir geht, ist, dass sie ausgeschaltet war. Und ich wüsste gern, ob sie schon außer Betrieb war, als Sie am Freitagmorgen die Wohnung verließen. Das weiß ich wirklich nicht. Ich meine, in der Wohnung sei es kühl gewesen. Ich habe allerdings nicht nachgesehen, ob die Klimaanlage lief. Noch eine Frage und dann lassen wir Sie in Ruhe. Können Sie sich noch daran erinnern, worüber Sie am Abend vor Ihrer Abreise gesprochen haben? Jerry war betrunken. Und er erzählte mir, was für ein unbegabter Maler er doch im Vergleich zu seinem Vater sei. Jerry war Illustrator. Er hatte das Gefühl, niemals das Niveau seines Vaters erreichen zu können. Er idealisierte ihn. Stimmt das nicht, Mutter? Ja, das stimmt. Naja. Manchmal hatte ich den Eindruck, er wollte in jeder Hinsicht wie sein Vater sein. Als er wieder davon anfing, wie bedeutungslos alles ist, ich konnte es einfach nicht mehr hören. Haben Sie noch weitere Fragen? Nein, das ist alles. Entschuldigen Sie bitte die Störung. Hi, Bert. Hi. Willst du das wirklich sehen? Eigentlich schon. Warum stellst du es nicht ab? Wie ist es heute bei dir gelaufen? Wie üblich. Du hast die Party bei Bianca vergessen. Wir arbeiten an einer komplizierten Sache. Wann arbeitet ihr nicht an einer komplizierten Sache? Ich habe dir heute Morgen von der Party erzählt. Ich weiß, aber ein Typ ist an einer Überdosis Sekonal gestorben. Und Steve wollte unbedingt noch mit seiner Frau die sprechen. Die ersten 24 Stunden sind die wichtigsten, stimmt's? Ja, stimmt. Stört es dich, wenn ich den Fernseher wieder anstelle? Ich will wissen, wie das Wetter morgen wird. Wo seid ihr denn nach der Party hingegangen? In ein China-Restaurant an der Boone Street. Und wie viele Personen wart ihr? Ungefähr ein Dutzend. 11, genau genommen. Ganz schön weiter Weg bis zur Boone Street. Bianca wohnt in der Gegend, das weißt du doch. Wie spät war es, hast du gesagt? Wie spät war's? Wie spät ihr von der Party weggegangen seid? Gegen 7:30. Und dann seid ihr nach Chinatown rübergefahren? Ja. Mit einem Taxi, oder wie? Ja, mit einem Taxi. Wann hast du das Restaurant verlassen? Was ist eigentlich los? Was meinst du damit? Ich meine, was los ist. Wann ich von Biancas Party weggegangen bin, wann ich das Restaurant verlassen habe, was soll das Ganze? Ich bin nur neugierig. Nur neugierig? Ist das eine Berufskrankheit, Neugierde? Wenn du dich so verdammt dafür interessierst, wann ich wo ankomme. Warum kommst du das nächste Mal nicht einfach mit? Schon gut, Augusta. Wenn du es so genau wissen willst. Ich bin um 7.22 Uhr und 14 Sekunden von Biancas Party weggefahren. Reicht das? Dann bin ich mit Winston und Fields, und zwar in Begleitung seiner Frau, in ein Taxi eingestiegen mit dem Kennzeichen. Ich hab doch gesagt, lass gut sein. Worauf das verdächtige Fahrzeug samt Insassen in Richtung Chinatown fuhr, um sich in einem Restaurant namens Awong mit den übrigen Gästen zu treffen. Wir haben dann folgende Bestellung auf. Hör schon auf, Augusta. Nein, verdammt nochmal, du hörst jetzt auf. Ich habe das verdammte Restaurant um 10.30 Uhr verlassen, ein Taxi genommen und bin direkt zu meinem lieben Verlobten gekommen, der mich seit dem Augenblick, als ich zur Tür hereingekommen bin, einem massiven Verhör unterzieht. Verdammt nochmal, was soll das Ganze, Bird? Wenn du was auf dem Herzen hast, dann sag's, sonst halt den Mund. Ich hab satt, Räuber und Gendarm zu spielen. Ich auch. Was ist also los? Tut mir leid. Ich wollte mit dir schlafen. Ich bin nach Hause gekommen, um mit dir zu schlafen. Tut mir leid, Liebes. Stattdessen? Tut mir leid. Wir können doch immer noch miteinander schlafen. Nein, können wir nicht. Ich habe gerade meine Tage bekommen. Gut, dann eben ein andermal. Worauf wartest du eigentlich, Steve? Auf einen Anruf aus L.A. Überprüfe die Angaben von Ann Newman. Ist denen an der Westküste noch zu früh zum Arbeiten? 87. Polizeirevier. Mr. Carella? Am Apparat. Ich habe alle Daten für Sie. Eine Ann Newman ist tatsächlich am 1. August bei uns angekommen und am 7. August abends wieder abgereist. Danke. Könnten Sie mir dann noch sagen, mit wem sie in dieser Zeit telefoniert hat? Ja, das wird allerdings einen Augenblick dauern. Danke, ich bleib dran. Parker, kannst du mich hören? Was? Ich habe gefragt, ob du mich verstehen kannst. Natürlich verstehe ich dich. Bin doch nicht taub. Warum besorgst du dir nicht diese kleinen Ohrdinger? Was meinst du mit Ohrdinger? Diese kleinen Dinger, die man ins Ohr steckt, damit du Radio hören kannst, ohne dass wir anderen mithören müssen. Nein, die taugen nichts. Sie verzerren den Klang. Könntest du das Gedudel wenigstens leiser stellen? Ich möchte die Akustik nicht kaputt machen. Mr. Carella? Ja, ich höre. Ich habe jetzt die Telefonrechnungen vor mir liegen. Es sind 4 Ferngespräche, die zulasten von Ann Newman gingen. Könnten Sie mir die Nummern bitte faxen? Selbstverständlich. Die Zeitangaben beziehen sich auf Ihre Ortszeit, nicht wahr? Ja, Sir, kalifornische Zeit. Vielen Dank, Sie waren sehr hilfsbereit. Schönen Tag wünsche ich noch. Parker, stell das verdammte Radio aus. Ich muss noch ein paar Anrufe erledigen. Warum besorgst du dir nicht ein paar von den kleinen Dingern, die man ins Ohr steckt? Diese kleinen Gummipfropfen, die das Ohr schalldicht verschließen. Parker. Italiener gelten doch als große Musikliebhaber. Ich habe Arbeit für dich. Ruf die Telefongesellschaft an. Ich brauche zu diesen Nummern die Teilnehmer. Keine Zeit. Verdammt, bin ich denn hier der Einzige, der telefonieren kann? Ausgezeichnet. Meine Frau hat mir von diesem Restaurant erzählt. Sie war gestern Abend mit ein paar Freunden hier. War eine große Gesellschaft. Ah, Miss Mercier mit Freunden. Miss Mercier, der gute Kundin. Ja, die meine ich. Welche ille Frau? Die Rothaarige. Keine Rothaarige. Eine große Rothaarige in einem grünen Kleid. Nein, keine Rothaarige. Nur 3 Damen. 2 Damen schwarzes Haar, 1 Dame gelbes Haar. Wann sind Sie denn gegangen? Spät, Essen zu Ende, sitze noch und trinken, gehen um 11 Uhr. 11 Uhr. Also das Essen war ausgezeichnet. Hallo? Mrs. Newman? Ja? Detective Carella, 87. Polizeirevier. Wie geht es Ihnen? Wir kommen gerade vom Friedhof zurück. Den Umständen entsprechend geht es mir ganz gut. Mrs. Newman, ich habe erfahren, dass Ihre Schwiegertochter Sie am vergangenen Donnerstagabend aus Kalifornien angerufen hat. Ist das richtig? Ja, das hat sie. Können Sie mir sagen, worüber Sie gesprochen haben? Also, ja, aber warum wollen Sie das wissen? Reine Routinesache. Es gibt gewisse Dinge, die wir bei jedem unnatürlichen Todesfall untersuchen müssen. Unnatürlich? Ja, Ma'am. Wie zum Beispiel Selbstmord oder Mord. Sie haben also den Verdacht, mein Sohn sei umgebracht worden? Ich habe überhaupt keinen Verdacht, Mrs. Newman. Ich sammle nur Fakten. Ihre Schwiegertochter hat am Dienstag mit ihrem Sohn telefoniert. Soweit ich weiß, hat sie danach nicht mehr mit ihm gesprochen. Aber sie hat sie am Donnerstag, kurz vor ihrer Heimreise, angerufen. Ich bin neugierig, warum. Vermuten Sie, dass Anne etwas mit Jerrys Tod zu tun hatte? Nein, Ma'am, das will ich damit nicht sagen. Dann verstehe ich nicht ganz den Grund Ihres Anrufs, Mr. Carella. Anne hat nichts mit dem Tod meines Sohnes zu tun. Woher wissen Sie das? Weil man nicht jemanden umbringt, von dem man sich scheiden lassen will, Mr. Carella. Deswegen hat sie mich am Donnerstag angerufen. Sie wollte sofort nach ihrer Rückkehr um Jerrys Einwilligung in die Scheidung bitten. Wusste Ihr Sohn davon? Sie wollte es ihm nach ihrer Rückkehr sagen. Sie rief bei mir an und bat um Rat. Und was haben Sie ihr geraten? Ich habe sie dazu ermutigt. In dem Augenblick, als mein Mann sich umbrachte, wurde mein Sohn zu einem Säufer. Ich saß nächtelang bei ihm und half ihm, die Fledermäuse und Ratten abzuwehren. Naja, von einer Mutter kann man das wohl erwarten. Aber ich war erstaunt, dass Anne es so lange ausgehalten hat. Warum haben Sie mir diese Geschichte nicht schon früher erzählt, Mrs. Newman? Ganz einfach, weil es Sie nichts angeht, Mr. Carella. Er hat sich selbst umgebracht, wie Sie es auch drehen und wenden. Es liegt wohl in der Familie, verstehen Sie? Vielen Dank, Mrs. Newman. Was ist sie? Die Rothaarige, die gerade in das Taxi steigt. Nicht übel. Die könnte glatt als Model arbeiten. Was hat sie denn angestellt? Vielleicht gar nichts. Warum dann der ganze Zirkus? Fahren Sie nicht zu nah auf. Ist das eure Hauptbeschäftigung? Was? Mit dem Taxi Leute zu verfolgen. Manchmal geht's nicht anders. Und wer bezahlt es? Wir haben dafür einen Posten im Etat. Ja, das glaube ich. Die Steuerzahler zahlen die Zeche. Verlieren Sie sie nicht, okay? Mich hat in meinem ganzen Leben noch niemand abgehängt. Glauben Sie, Sie sind der erste Polizist, der in meinen Wagen springt und mir sagt, ich soll jemandem folgen? Wissen Sie, was ich daran hasse? Dass ich mein Geld nicht kriege. Die springen aus dem Wagen und rennen hinter den Leuten her und vergessen, den Fahrpreis zu bezahlen. Und erst recht das Trinkgeld. Sie bekommen Ihr Geld, keine Sorge. Na klar, ist ja auch nur das Geld der Steuerzahler. Fahren Sie näher ran. Mann, die steigt doch an der nächsten Ecke zur Hopper Street aus. Dann halten Sie hier. Macht $6.50. Stimmt so. Ja, bitte, kann ich etwas für Sie tun? Ich suche den Polizisten, der den Tod von Jeremiah Newman untersucht. Ich bin Detective Carella, ich bearbeite den Fall. Mein Name ist Jessica Herzog. Ich war einmal mit Jeremiah verheiratet. Nehmen Sie Platz, Ma'am. Danke. Am Sonntag hat mich mein Bruder angerufen. Er wollte mir sagen, dass am nächsten Tag die Beerdigung sei. Natürlich konnte ich nicht hingehen. Jeremiah hat mich damals wegen Anne verlassen. Ich glaube, das wäre eine unangenehme Situation gewesen. Meinen Sie nicht auch? Ich meine, zwischen seiner jetzigen Frau und mir. Ja, das verstehe ich. Ich habe gehört, Jeremiah ist angeblich durch Schlaftabletten gestorben? Ja, das hat die Autopsie ergeben. Aber das ist ganz unmöglich. Unmöglich? Warum? Also ich war nur 2 Jahre lang mit ihm verheiratet, aber man lernt einen Menschen sehr genau kennen, wenn man mit ihm zusammenlebt. Und ich kann Ihnen sagen, Jeremiah hätte nicht mal eine Schlaftablette genommen, egal wie viele er angeblich genommen hat. 29? Aber ich verstehe immer noch nicht. Er hatte schreckliche Angst vor Medikamenten. Als kleiner Junge hat ihm einmal ein Arzt Penicillintabletten gegeben. Er hat allergisch reagiert und wäre fast gestorben. Glauben Sie mir, Jeremiah hätte niemals freiwillig eine Pille geschluckt. Barbituratvergiftung gilt als eine schmerzlose Todesart, Mrs. Herzog. Aber doch nicht den Jeremiahs Fall. Das wäre für ihn nicht schmerzlos gewesen. Er wäre zuerst an Angst gestorben. Ich verstehe. Ich habe letzte Woche mit seinem Bruder Jonathan darüber gesprochen. Eigentlich bin ich überrascht, dass er noch nicht bei Ihnen gewesen ist. Oder war er etwa schon hier? Nein. Immerhin lebt er in San Francisco. Aber er ist hier. Hier in der Stadt, meinen Sie? Ja, natürlich. Ist er zur Beerdigung hergekommen? Er war schon vorher hier. Er ist schon seit fast 2 Wochen in der Stadt. Er hat mich angerufen, nachdem er hier angekommen war, und wir haben zusammen Mittag gegessen. Wissen Sie zufällig, wo er wohnt? Im Hotel Pyrmont. Sie sollten mit ihm sprechen, bevor er wieder abreist. Er wird Ihnen bestätigen, dass Jeremiah diese Tabletten unmöglich genommen haben kann. Unmöglich. Wann hört nur diese Hitze auf? Möchten Sie vielleicht auch einen Drink? Wir sind im Dienst. Ich halte diese verdammte Hitze nicht aus. Als ich aus Frisco wegfuhr, war es wunderbar. Immer eine leichte Brise. Wie kann man hier nur den Sommer ertragen? Sie haben doch auch mal hier gelebt. Bis ich alt genug war, um klüger zu sein. Dann bin ich an die Westküste gezogen. Wissen Sie, was ich da drüben beruflich mache? Nein. Was denn? Särge. Särge? Särge. Als ich mit der Navy fertig war, habe ich mir überlegt, womit ich mein Geld verdienen könnte. Mich gefragt, was jeder früher oder später einmal braucht. Naja, irgendwann landen wir alle in der Kiste. Stimmt's? Mr. Newman, wir möchten Ihnen gerne ein paar Fragen zu Ihrem Bruder stellen. Schießen Sie los. Sie sind seit 2 Wochen hier. Haben Sie Ihren Bruder vor seinem Tod noch einmal gesehen? Nein. Konnte ihn nicht besonders ausstehen. Erst recht nicht, seit er anfing zu saufen. Bis dahin war er eigentlich ein ganz anständiger Kerl. Mal abgesehen von seinem Verhalten Jessica gegenüber. Was hat er ihr denn angetan? Naja, er war kurz mit ihr verheiratet und hat sie dann wegen Annie sitzen lassen. Annie sieht besser aus, das gebe ich zu. Aber Jessica war ihr sonst in jeder Hinsicht überlegen. Mein Bruder war ein Narr, wirft das Beste weg, was er jemals gehabt hat, und tut sich mit diesem eiskalten Engel zusammen. Mrs. Herzog hat mir erzählt, Sie haben sich letzte Woche getroffen? Ja, wir haben zusammen gegessen. Und Sie haben sich dabei über die Angst Ihres Bruders vor Tabletten unterhalten? Ja, er konnte Tabletten nicht ausstehen. Was halten Sie davon, dass er 29 Tabletten geschluckt haben soll? Das ist vollkommener Quatsch. Sie glauben nicht, dass er es getan haben könnte? Unmöglich. Wann haben Sie von seinem Tod erfahren, Mr. Newman? Meine Mutter hat mich angerufen. Am Freitag, glaube ich. Hat sie erwähnt, dass er an einer Überdosis Sekonal gestorben ist? Nein. Das hat sie wohl erst später erfahren. Mr. Newman, wie haben Sie auf seinen Tod reagiert? Wollen Sie die Wahrheit wissen? Ich dachte, gut, dass es vorbei ist. Er war seit 2 Jahren für uns nichts weiter als eine Zumutung. Und das alles nur, weil er beim Tod meines Vaters diesen Haufen Geld geerbt hatte. Welchen Haufen Geld? Naja, all die Bilder. Mein Vater war einer der besten abstrakten Expressionisten und hat mindestens 200 Bilder hinterlassen. Jerry hat sie alle bekommen. Deshalb konnte er sich leisten, sein Leben wegzuschmeißen. Und Ihre Mutter, was hat Ihr Vater Ihrer Mutter hinterlassen? Einen Abschiedsbrief. Und mir gar nichts. Wenn Sie von einem Haufen Geld sprechen, wer bekommt das jetzt? Ich habe keine Ahnung. Ihr Bruder hat doch sicher ein Testament hinterlassen. Weiß ich nicht. Da müssen Sie Annie oder Jerrys Anwalt fragen. Vielen Dank, Mr. Newman. Sie haben uns sehr geholfen. Augusta? Augusta? Schläfst du? Ja. Augusta, ich möchte mit dir reden. Schlaf. Liebling, es ist wichtig. Oh, Scheiße. Liebling. Scheiße. Scheiße, scheiße. Bert, es ist 2 Uhr nachts. Ich habe morgen früh um 8:30 einen Fototermin. Muss das unbedingt jetzt sein? Ich muss jetzt gleich mit dir sprechen. Tut mir leid, aber ich habe mich wirklich lange genug damit herumgeschlagen. Also gut. Worum geht's? Ich habe das Gefühl, wir entfernen uns voneinander. Das ist doch lächerlich. Naja, also, wir lieben uns nicht mehr so häufig wie früher. Ich habe meine Tage, das weißt du doch. Ja, das weiß ich, aber... Du findest also, wir haben nicht genügend Sex miteinander. Das ist nur die eine Seite. Weil, wenn du möchtest... Nein, nein. Du kennst doch dieses Mädchen, das auch für eure Agentur arbeitet. Welches Mädchen? Die kleine Blonde. Macht Werbesachen für Jugendliche. Monika? Meinst du Monika Thorpe? Genau, die. Wir sind bei der letzten Party so ins Gespräch gekommen. Muss faszinierend gewesen sein, mit der dummen Kleingans zu reden. Du rauchst verdammt viel. Ist das ein weiterer Anklagepunkt? Kein Sex und zu viel Rauchen? Ich denke ja nur an deine Gesundheit. Also, was ist mit Monika? Sie hat gesagt, dass du mit allen möglichen Männern überall auftauchst. Was? Oh, das verkommene Luder. Sie hat gesagt... Dass ich mit allen möglichen Männern, dass ich... Besonders oft mit einem ganz bestimmten. Aha, mit einem ganz bestimmten. Und, wer ist dieser Mann? Das weiß ich nicht. Das möchte ich ja gerade von dir wissen. Das ist doch lächerlich. Und du glaubst ihr? Ich habe ihr nur zugehört. Einer halbwüchsigen kleinen Hure, die schon mit jedem Fotografen in der Stadt... Beruhige dich. ...anzudeuten, dass ich... Ich bring das kleine Luder um. Ich bring sie um. Dann stimmt es also nicht, oder? Hast du etwa geglaubt, dass es wahr ist? Eigentlich schon. Vielen Dank. Augusta. Ich liebe dich, Bert. Das weißt du doch. Ich habe immer geglaubt, dass es so ist. Aber du bist ständig ohne mich unterwegs. Das war deine Idee. Du magst doch diese Partys gar nicht. Ja, aber trotzdem. Ich werde nirgendwo mehr ohne dich hingehen. In Ordnung? Naja. Ich verspreche es. Ich gehe nirgendwo mehr ohne dich hin. Und jetzt leg dich hin. Auf den Rücken. Augusta. Psst. Liebling. Ich werde mich jetzt um dich kümmern. Mein kleiner, vernachlässigter Liebling. Was kann ich für Sie tun, Mr. Carella? Mr. Weber, ich untersuche den bisher nicht eindeutig geklärten Selbstmord von Jeremiah Newman. Nicht eindeutig? Ja, Sir. Es gibt da noch einige Fragen. Ich verstehe. Mr. Weber, wenn ich richtig informiert bin, haben Sie Mr. Newmans Testament gestern dem Nachlassgericht zugeleitet. Das ist richtig. Stimmt es, dass Mr. Newman sein gesamtes Vermögen einem Mann namens Louis Kern vermacht hat? Auch das ist richtig. Wer ist dieser Louis Kern? Der Besitzer der Kern Gallery, einer sehr einflussreichen Kunstgalerie. Mr. Newman hat beim Tod seines Vaters Bilder im Wert von mehreren Millionen Dollar geerbt. Und das alles hat er Louis Kern hinterlassen? Ein Mann hat das Recht, sein Erben selbst zu bestimmen. Unter Ausschluss der eigenen Frau? Oder seiner Mutter oder seines Bruders? Seine Frau ist durch eine Versicherung angemessen versorgt. Wie hoch ist die Versicherungssumme? $100,000. Dann hat er also seiner Frau $100,000 hinterlassen und einem Fremden mehr als 2 Millionen. Mr. Kern ist kein Fremder. Als Lawrence Newman noch lebte, hat Mr. Kern seine Arbeiten ausgestellt und sie später für Jerry verkauft. Und dafür war Mr. Kern so dankbar, dass er ihm $2 Millionen vermacht hat? Ihm und in gewisser Hinsicht natürlich auch Jessica Herzog, seine Ex-Frau. Was hat Jessica Herzog mit Mr. Kern zu tun? Sie ist seine Geliebte. Und das wusste Jeremiah Newman? Es war ein offenes Geheimnis. Ich war, ehrlich gesagt, nicht erfreut über das, was er von uns verlangte. Warum nicht? Naja, ich weiß nicht, ob Sie das in diesem Staat geltende Erbrecht kennen. Wenn hier ein Mann seine Frau testamentarisch enterbt, hat sie weiterhin einen Anspruch auf sein Vermögen. So, als würde ihr Mann ohne Testament sterben. Und Sie haben Mr. Newman all das erklärt? Ja, sicher. Aber Jerry bestand darauf, seine Frau aus seinem Testament zu streichen. Er wollte ihr nicht einen Cent hinterlassen und baute darauf, dass sie ihre Ansprüche nicht durchsetzen werde. Und entsprechend haben Sie das Testament formuliert? Ich bin kein Eheberater. Ich habe Jerry nur in Rechtsfragen beraten. Wann hat denn Mr. Newman dieses Testament aufgesetzt? Vor etwas mehr als 3 Wochen. Weiß Louis Kern, dass er eine so große Geldsumme erben wird? Ich bin sicher, dass man ihn davon in Kenntnis gesetzt hat. Dann vielen Dank. Sie waren sehr hilfsbereit. Keine Ursache. Gerichtsmedizinisches Institut O&B. 87 ist das Polizeirevier Carella. Wie sieht's mit meinem Bericht aus? Wird heute am späten Nachmittag dem Captain zugeleitet. Und wann wird er dazu kommen, den Bericht zu lesen? Er ist bei Gericht. Ich weiß nicht, wann er zurückkommt. Wird er den Bericht heute noch lesen? Wenn er dazu kommt. Warum schicken Sie mir nicht gleichzeitig eine Kopie? Das ist gegen die Vorschriften. Dann sagen Sie mir wenigstens, was drinsteht. Bitte. Das geht nicht, Steve. Wir haben schon zu viel Ärger gehabt wegen dieser mündlichen... Okay, ich komme vorbei, um ihn mir anzusehen. Er ist noch nicht getippt. Ich sagte doch schon, der Bericht wird heute am späten Nachmittag auf seinem Schreibtisch liegen. Warum rufen Sie nicht später an? Oh Mann. Hey Parker, weißt du, wo Bert steckt? Bin ich sein Kindermädchen? Der ist im Moment so durchgedreht, dass ich lieber nichts mit ihm zu tun haben möchte. Was soll das heißen? Erst telefoniert er stundenlang mit seiner Frau, dann mit einem Hausmeister in der Hopper Street. Angeblich soll sich dort eine rothaarige Ausreißerin aufhalten. Also, dass ich nicht lache. Und dann verschwindet er plötzlich, ohne ein Wort zu sagen. Ist das etwa nicht durchgedreht? Woher weißt du das mit der Harper Street? Er hat sich den Hauseingang genau beschreiben lassen. Polizei! Bleiben Sie, wo Sie sind! Hey, was zum Teufel soll das? Wen haben Sie da in Ihrem Schlafzimmer? Also hören Sie mal, das geht den Scheißdreck an. Sie können nicht einfach in meine Wohnung eindringen und... Aus Ihrer Wohnung waren laute Schreie zu hören. Bei Gefahr im Verzug ist die Polizei berechtigt einzugreifen. Und jetzt passen Sie mal auf, Sie Hurenbock. Nur keine Aufregung, ja? Ich bin aber aufgeregt. Ich bin sogar sehr aufgeregt. Ich will auf der Stelle das Schlafzimmer sehen. Wo ist sie? Wo ist die Frau? Welche Frau denn? Ist in die Hitze zu Kopf gestiegen? Ich kann Ihnen eine Menge Scherereien machen und das Gericht bitten, sie vorzuladen. Ich kenne die Frau nicht. Ich habe nur einem Freund erlaubt, meine Wohnung zu benutzen. Da ist doch nichts dabei. Wozu? Er wollte sich hier mit einem Mädchen treffen. Er ist verheiratet, naja, und die Braut ebenfalls. Haben Sie sie gesehen? Nein, aber Larry sagt, sie sei absolute Spitze. Larry. Und weiter? Larry Patterson. Ich arbeite häufig für ihn. Er ist einer der kreativen Leute hier in der... In der Modebranche. Ich habe von ihm gehört. Danke, Mr. Douglas. Tut mir leid, dass ich auf diese Weise hier eingedrungen bin. Das wird für Sie noch ein Nachspiel haben. Darauf können Sie sich verlassen. Ist das Polizeirevier, Detective Carella? Hallo, Mr. Carella. Entschuldigen Sie, dass ich erst zu spät anrufe. Die leidigen Pflichten am Gericht. Ich habe interessante Neuigkeiten für Sie. Welche Neuigkeiten, Mr. Grossman? Wir haben jede Menge Fingerabdrücke gefunden. Alle von dem Toten und seiner Frau. Keine Fremdenabdrücke? Kein einziger. Und am Thermostat? Ja, also das ist merkwürdig. Der Thermostat war nämlich abgewischt. Was schließen Sie daraus? Sagen wir mal, die Dame ist putzsüchtig. Aber selbst ein sehr reinlicher Mensch würde nicht ständig in der Wohnung rumrennen und jeden Gegenstand abwischen. Einschließlich eines leeren Sekundalfläschchens. Auf dem Fläschchen sind keine Fingerabdrücke, das ist unmöglich. Ich erzähle Ihnen nur, was wir gefunden haben. Wenn Newman dieses Fläschchen in der Hand gehabt hat, dann müssen Abdrücke darauf gewesen sein. Ein Typ mit 29 Sekundalkapseln im Magen steht nicht vom Fußboden auf, um seine Fingerabdrücke von einem Fläschchen abzuwischen. Es war blitzblank. Danke, Mr. Grossman. Guten Abend, Mrs. Newman. Tut mir leid, dass ich so spät noch störe. Kommen Sie bitte herein. Ist Ihre Schwiegermutter zu Hause? Sie schläft. Es ist fast 11 Uhr, Mr. Carella. Ich wollte auch gerade schlafen gehen. Tut mir furchtbar leid. Aber wir wollen den Fall jetzt abschließen. Und da hätte ich noch ein paar Fragen. Wenn es sein muss, natürlich. Sie wissen sicher, dass Ihr Gatte ein Testament hinterlassen hat. Wann haben Sie davon erfahren? Montagmorgen. Unser Anwalt hat mich davon in Kenntnis gesetzt. Wissen Sie, wann das Testament aufgesetzt wurde? Nein. 3 Wochen vor dem Tod Ihres Mannes, Mrs. Newman. Oh, Jerry hat es nie erwähnt. Ihr Anwalt hat Sie sicher auch informiert, dass Ihr Mann mehr als $2 Millionen, Louis Kern... Ja, das weiß ich. Und dass Sie in dem Testament überhaupt nicht erwähnt sind? Ich komme in den Genuss einer Summe aus einer Lebensversicherung. Von $100,000. Welche Gefühle löst das in Ihnen aus? Ich weiß eigentlich nicht, was ich dabei empfinde. Ich war 15 Jahre lang seine Ehefrau. Und wenn ich daran denke... Naja. Ich brauche keine $2 Millionen. Ich komme sehr gut mit dem aus, was ich verdiene. Warum hat Ihr Mann sein Testament geändert? Ich weiß es nicht. Hatte er vielleicht den Verdacht, dass Sie sich scheiden lassen wollten? Nein. Sie hatten doch vor, ihn um die Scheidung zu bitten. Ja, aber das war erst vor kurzem. Schon vor dem Zeitpunkt, als Ihr Mann sein Testament geändert hat. Ich wusste vor Montag doch gar nichts von der Testamentsänderung. Dass ich mich scheiden lassen wollte, hat nichts mit dem Testament zu tun. Ich hatte einfach genug von allem. Mrs. Newman, haben Sie vielleicht an dem Tag Ihrer Abreise oder Ihrer Rückkehr in der Wohnung geputzt? Und zum Beispiel den Thermostat abgewischt? Den Thermostat? Warum hätte ich das tun sollen? Ich habe keine Ahnung. Haben Sie es denn getan? Nein, natürlich nicht. Oder das Sekundalfläschchen? Oder was? Das Sekundal. Das Fläschchen, das Ihr Mann in der Hand gehabt haben müsste, wenn er Selbstmord begangen hätte. Haben Sie es abgewischt? Also ich weiß wirklich nicht. Sie haben es ganz sicher nicht getan? Natürlich nicht. Warum hätte ich? Ich war nicht länger als 2 Minuten in der Wohnung, höchstens. Liebes, ich glaube, der Herr weiß schon Bescheid. Mrs. Newman, haben Sie gegenüber Detective Carella die Verantwortung für den Tod Ihres Mannes, Jeremiah Newman, übernommen? Einen Teil der Verantwortung, ja. Was meinen Sie mit einem Teil der Verantwortung? Ich war diejenige, die den Vorschlag gemacht hat, ihn zu töten. Wem haben Sie das vorgeschlagen? Meiner Schwiegermutter. Und wann haben Sie ihr diesen Vorschlag gemacht? Das war am 4. Juli. Wir waren auf einer Party bei meiner Schwiegermutter eingeladen. Und Jerry war mal wieder furchtbar betrunken. Wir mussten ihn nach dem Abendessen nach Hause ins Bett bringen. Da habe ich zum ersten Mal die Idee ausgesprochen, ihn zu töten. Warum wollten Sie ihn töten? Um aus einer Beziehung herauszukommen, in der ich sonst erstickt wäre. Warum haben Sie ihn nicht um die Scheidung gebeten? Wie kommen Sie darauf, dass ich das nicht getan hätte? Er weigerte sich. Er weigerte sich einfach. Und da haben Sie sich entschlossen, ihn umzubringen? Ja, bevor er sein Testament ändern würde. Aber er hatte sein Testament schon geändert. Aber das wusste ich nicht. Haben Sie Ihrer Schwiegermutter von der Sache erzählt? Natürlich. Jerry wollte mir keinen Cent hinterlassen. Genau wie sein Vater es mit ihr gemacht hatte. Was hat sie darauf gesagt? Sie sagte, wir müssten ihn vorher töten. Im ersten Testament war ich allein erben, verstehen Sie? Ich wollte alles mit Susan teilen. Das war nur fair. Ihr Mann hätte ihr eigentlich all diese Bilder hinterlassen müssen. Die Hälfte von Jerrys Vermögen stand ihr einfach zu. Mrs. Newman, wissen Sie, dass in diesem Staat ein Mann seine Frau gar nicht enterben kann? Was? Nein, das wusste ich nicht. Und Sie wussten wahrscheinlich auch nicht, dass eine Person, die einen anderen Menschen umbringt, von dessen Erbe grundsätzlich ausgeschlossen ist? Das alles wusste ich nicht. Ich würde jetzt gern Ihrer Schwiegermutter noch einige Fragen stellen. Ja, sicher. Mrs. Newman, Sie haben alles gehört, was Ihre Schwiegertochter ausgesagt hat. Ich habe jedes Wort gehört. Stimmt es, dass Sie beide gemeinsam die Ermordung Ihres Sohnes geplant haben? Ja, das stimmt. Es war meine Idee, ihm eine tödliche Dosis an Barbituraten zu verabreichen. Und es war auch meine Idee, es während Annes Abwesenheit zu tun. Sie sollte nicht in Verdacht geraten. Mrs. Newman, haben Sie Ihrem Sohn wirklich eine tödliche Dosis an Barbituraten eingeflößt? Ja, das habe ich. Wann war das? Am vergangenen Donnerstagabend. Können Sie uns erzählen, was an jenem Abend geschehen ist? Ich habe ihn einfach angerufen und gesagt, ich würde gerne in einer wichtigen Sache mit ihm sprechen. Es war natürlich nur ein Vorwand, um ihn zu besuchen. Er war betrunken, wie immer. Ihm das Sekundal einzuflößen war ein Kinderspiel. Wie haben Sie ihn dazu gebracht, die tödliche Dosis einzunehmen? Also, ich habe ihm die nächsten Drinks gemacht. Er hat sie sofort getrunken. Er kippte den Whisky immer runter, als hätte er Angst, der Vorrat könnte jeden Augenblick zur Neige gehen. Haben Sie die Drinks in seiner Gegenwart angerichtet? Nein, ich ging ins Bad. Aber das wäre gar nicht nötig gewesen. Er war sowieso sturzbetrunken. Im Bad habe ich dann die Kapseln in den Drinks aufgelöst. Er hat überhaupt nichts gemerkt, der Narr. Warum haben Sie eine Kapsel in dem Fläschchen gelassen? Das Ganze sollte wie ein Selbstmord aussehen. Ich kannte die tödliche Dosis, schließlich bin ich Krankenschwester. Mrs. Newman, lief die Klimaanlage, während Sie in der Wohnung waren? Ja. Die Idee, die Klimaanlage auszuschalten, hatte ich, bevor ich wieder ging, damit Ihre Leute bei der Bestimmung des Todeszeitpunktes Schwierigkeiten hätten. Wie spät war das ungefähr, Mrs. Newman? Ich bin um 16.30 Uhr zu ihm rübergefahren. Zu Cocktailzeit, verstehen Sie? Er war schon betrunken, als ich ankam. Ich machte ihm direkt nacheinander die 2, 3 Drinks. Und eine Stunde später war er tot. Dann habe ich meine Fingerabdrücke überall abgewischt. Von den Gläsern, dem Thermostat und vom Türknauf. Mrs. Newman, haben Sie auch Ihre Fingerabdrücke von dem Sekundalfläschchen abgewischt? Ja. Warum haben Sie das getan? Weil Sie an dem Fläschchen waren. Ich hatte es schließlich in der Hand. Ihnen war doch sicher bewusst? Nein, erst später. Aber da war es schon zu spät, da war die Polizei schon in der Wohnung. Zu dem Zeitpunkt konnte ich nur noch beten, dass kein Verdacht auf mich fallen würde. Was meinen Sie damit? Warum sollte irgendjemand eine Mutter verdächtigen, ihren Sohn umgebracht zu haben? Endlich. Hoffentlich bringt der Regen wenigstens etwas Abkühlung. Bert, beeil dich, du bist ja ganz nass. Bert, was ist los mit dir? Du kannst mir auch nicht helfen. Nicht bevor ich weiß, was los ist. Augusta. Ich habe sie überführt, Steve. Sie hat mich die ganze Zeit nur belogen. Komm, Bert, erzähl mir alles. Das Polizeirevier. Hitze von Ed McBay. Aus dem Amerikanischen von Christian Quadmann und Uwe Anton. Hörspielbearbeitung Gabriela Holzmann. Die Rollen und ihre Darsteller. Detective Steve Carella, Rudolf Kowalski, Bert Kling, Wotan Wilke Möhring, Andy Parker, Rüdiger Vogler, Lieutenant Pete Burns, Edgar M. Bölke, Dave Murchison, Wolfgang Höper, Gerichtsmediziner Owen B., Steve Carrier, Captain Grossmann, Hartmut Volle, Ann Newman, Ulrike Grote, Susan Newman, ihre Schwiegermutter, Doris Schade, Jonathan Newman, Oliver Kaushaar, Jessica Herzog, Ellen Schulz, Augusta, Abaxafai Rath, Charles Weber, Matthias Lühn, Mr. Douglas, Stefan Bittu, Hotelportier, Uwe Koschel, Taxifahrer, Matthias Scheuring, sowie Gunnar Teuber als Avon. Besetzung Gudrun Eggert. Ton und Technik Helmut Becker und Julia Kümmel. Regieassistenz Stefanie Loray, Christoph Müller, Wolfgang Binder. Musik Sabine Wortmann. Regie Ulrich Lampen. Produktion Hessischer Rundfunk 2006.